Die Angehörigen der koreanischen Volksarmee, die sich nach dem Befehl vom obersten Befehlshaber Kim Jong-un an die Front für die Beseitigung der Überschwemmungsschäden im Kreis Musan vom Bezirk Nordhamgyong begaben, erzielen tagtäglich große Erfolge. Sie schiffen Dutzende tausend Kubikmeter Erdmassen und Schlamm weg, machten die Straßen auf mehreren Strecken frei und baggerten nur an einem Tag die Fundamente für viele Wohnhäuser aus. Die Arbeiter des Vereinigten Stahlwerkes Chollima überfüllen jeden Tag den Produktionsplan für Stahl, der für den Wiederaufbau der Überschwemmungsgebiete in nördlichen Gebieten vom Bezirk Nordhamgyong nötig ist, mit 120%. Die Funktionäre und Arbeiter des Hafens Nampo und die Werktätigen der Stadt Nampo schickten durch aufopferungsvollen Einsatz einen mit Zement beladenen Frachter in die nördlichen Gebiete, wo die Arbeiten für die Beseitigung der Überschwemmungsschäden im vollen Gange sind.